Das Boot eben vor der Steilküste auf dem Meeresgrund. Das war die Elaine. Ich hab's auch gesehen, Justus. Aber warum war das Boot leer? Psst, Peter, da hinten. So, jetzt nicht hier weg, Leute. Ricardo und seine Taucher. Sie verschwinden. Ja, Zweiter. Sie dürfen uns nicht entdecken. Das muss die Höhle sein, von der Ricardo auf dem Anrufbeantworter gesprochen hat. Vollkommen abgeschlossen ist sie nicht. Sonst würde es hier ganz anders riechen. Ich nehme an, dass es feine Risse in den Felswänden gibt, die sich bis nach draußen ziehen. Die Taucher sind weg. Lass uns mal die Wände ableuchten. Wie hoch schätzt du die Wände? Vielleicht 7, 8 Meter. Sieh mal, Peter. Da auf dem kleinen Felsvorsprung in der Wand. Eine Kiste? Ja. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das die Ladung der Elaine. Ricardo hat sie geborgen und mit seinen Leuten hierher gebracht. Gleich wissen wir, ob wir recht haben mit unserer Vermutung. Los, raus! So, dann wollen wir doch mal sehen. Das ist Kunststoff. Was steht da? Wasserdicht? Ja, aber sie ist leer. Just... Da oben. Was denn? Leuchte mal dahin. Da hängt ein schwarzer Kasten an der Wand. Meinst du, du kannst da raufklettern? Wenn du mehr leuchtest? Na klar. Sei vorsichtig, Zweiter. Kannst du was erkennen? Ja, ein kleiner schwarzer Kasten. Sieht aus wie eine Autobatterie. Ein dicker Kabelstrang kommt aus ihm raus. Und er verschwindet irgendwo in der Felswand. Halt doch mal die Lampe still, Just. Ich halte die Lampe still. Ja, aber warum flackert das dann so? Keine Ahnung. Vielleicht ist das... Just! Das ist ein Blinklicht an dem Kasten. Das ist eine Uhrzeit. Nein. Nein, das ist ein Countdown. Ein Countdown? Ja. 8,5 Minuten. Peter, komm sofort runter. Wir müssen hier raus! Sofort! Hallo! Hallo! Mr. Young! Mr. Ellis! Warten Sie doch mal! Bob, was ist denn? Sie müssen weg hier! Sofort! Wie bitte? Ihr Haus ist nicht sicher! Es könnte hier gleich alles abrutschen. Ach, jetzt fang du nicht auch noch an. Alice hier geht mir schon seit Tagen mit dem Quatsch auf die Nerven. Dieses Haus steht hier seit 100 Jahren. Sie müssen weg hier. Alice, sagen Sie es doch. Ja, ich weiß zwar nicht, was in den Jungen gefahren ist, aber folgen Sie doch einfach meiner Einladung. Wir trinken zusammen einen Kaffee und bereden noch mal alles in Ruhe. Warum schauen Sie so nervös auf Ihre Armbanduhr, Alice? Jetzt kommen Sie, Young. Jetzt kommen Sie, Young. Ich bin doch nicht Ihr Hund. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich weiß nur, dass ich arbeiten muss und außerdem gar keine Lust habe, mit Ihnen einen Kaffee zu trinken. Ich bleibe hier. Nur, was ist denn da am Strand los? 3 Polizeiwagen fahren vor. Ich kann Ihnen sagen, was da los ist, Mr. Young. Mr. Ellis ist im Begriff, Ihr Haus in die Luft zu sprengen. Beziehungsweise die Steilwand, die unter Ihrem Haus liegt. Dass er gerade versucht, sie mit einer Einladung zum Kaffee wegzulocken, um ihr Leben zu retten, ehrt ihn zwar, aber ein gemeingefährlicher Verbrecher bleibt er trotzdem. Ha, das ist ja wohl ein... Justus und Peter sind da unten. Und Joe ist hinterhergetaucht, um sie zu warnen und... Moment mal, Sie sehen ja schon wieder auf Ihre Uhr. Sie wissen, wann die Sprengung stattfindet. Wann? Wann, Mr. Ellis? Ellis! Wann?! Mein Fuß. Ach, das tut so weh. Ich weiß, Peter, du hast dich beim Fallen verletzt. Ich weiß. Aber uns bleibt keine Zeit mehr. Wir müssen hier weg. Der Countdown läuft. Die Höhle wird gesprengt. Du sagtest was von 8,5 Minuten. Jetzt sind es vielleicht nur noch 6. Hier, schnall dir die Flasche um. Aber das schaffen wir nicht. Doch, wir schaffen das. Du musst versuchen zu tauchen. Justus, Peter. Joe. Ihr seid in großer Gefahr. Das wissen wir. Wir haben vielleicht noch 5 Minuten. Was? Keine Zeit verlieren. Du schwimmst voran. Peter, du hältst dich an meinem Gürtel fest. Dann musst du deinen Fuß nicht bewegen. Aber Just, ich... Maske auf, Peter! Wir müssen hier raus! Ein letztes Mal. Lasst mich jetzt alle in Ruhe! Wissen Sie eigentlich, was Sie hier riskieren? Also nochmal... Ich weiß nicht, was das jetzt soll und... Nicht wie weg! Kommen Sie! Mein Haus! Mein Haus! Kommen Sie! Weiter! Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie hier nicht sicher wohnen. Aber Sie wollten ja nicht... Oh! Mr. Ellis! Sind Sie... Ja. Mr. Young! Bleiben Sie hier! Nicht an die Kante! Da könnte noch mehr abrutschen! Mr. Young! Hallo? Gold! Was? Gold! Sind Sie okay? Oh, Goldmünzen! Was? Sieh doch! Ah, Goldmünzen! Sie kommen aus dem Loch da!